In der Philosophie behandelt man die Frage, welche Eigenschaft darf ich nicht verlieren, um weiterhin als Person zu existieren, unter dem Thema personale Identität. Dabei geht es nicht um meine Gruppenzugehörigkeit wie bei der Identitätspolitik, sondern darum, was mich über einen längeren Zeitraum zu derselben Person macht. Obwohl sich fast alle Zellen meines Körpers in den letzten 2 Jahrzehnten ausgetauscht haben, spreche ich davon, dass ich im Alter von 20 Jahren mein Studium begonnen habe. Wie kann ich mit dem Personalpronomen ich sowohl mich in der Gegenwart als auch einen Studenten in der Vergangenheit meinen? Irgendetwas muss über all die Jahre in mir konstant geblieben sein. Wenn mein moralischer Charakter mich als Person ausmacht, dürfte ich ihn nicht verlieren, denn das käme dem Sterben gleich, selbst wenn mein Körper beispielsweise im Koma weiter existierte. Meine Arme oder Beine hingegen könnte ich verlieren und wäre immer noch dieselbe Person, nur eben mit einem veränderten Körper. Was also macht unsere Identität aus? Seit John Locke diese Frage im 17. Jahrhundert zum ersten Mal gestellt hat, betrachten die meisten Philosophen mentale Eigenschaften, vor allem autobiografische Erinnerungen, als zentral für unsere Identität. Die Studien von Strominger und Nichols zeigen jedoch, dass philosophische Laien das anders sehen und die Identität eines Menschen an seinem Charakter, besonders an seinem moralischen Kompass festmachen. Strominger und Nichols begründen das so: Wir gehen Freund oder Liebschaften mit Menschen ein, die so sind wie wir, also unsere moralischen Überzeugungen teilen. Man kann ihre Beobachtung noch allgemeiner fassen. Wir glauben, dass die personale Identität eines Menschen von seinem moralischen Charakter abhängt.